Logo Radio, die wöchentliche Dosis einer Bier und Skier. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr im Bermuda-Funk. Hoshi hat einen Chat betreten und es kann losgehen. Ja, jetzt kann es losgehen. Ja. Ja. Ohne den geht nichts. Das war Christmas von, ja, aus dem Saarland, glaube ich. Auf jeden Fall, das Label ist aus dem Saarland. Ja, irgend sowas sagtest Tante du eben. Tante Guerilla. Ja, habe ich eben auch gehört, ja. Als du das gesagt hast. Ja, ich habe es nochmal wiederholen müssen, ja. Weil ich mache die Sendung ja nicht nur für uns zwei, sondern auch für alle Hörerinnen und Hörer bei Bermudafunk und ja. Jetzt gerade live bei punkrockersradio.de. Genau. Und ich bin auch verantwortlich für die Sendung. Eigentlich müsste ich jetzt sagen, was ich immer sage, ne? Wenn heute nicht der 23.12. ist, ja. 2015, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Ja, genau, so kenne ich das auch. Verantwortlich für die Sendung bin ist ich. Rüdiger Himmelsberger da genau, vorne. Genau, da vorne. Der Herr am Mikro, also am anderen Mikro. Der rechts sitzt oder links, ich weiß gar nicht so genau. Muss man kommt gucken, drauf ne? an, von welcher Seite man guckt. Ja, ja. Das ist es, ne? Ja. Die also, zwei Seiten. Und neben mir sitzt der wunderbare... Jung gebliebene, schöne Chris Scholz. Ah ja, danke. Und jetzt werden sich wahrscheinlich ein, zwei Leute fragen, wer ist nochmal, verdammt nochmal, dieser Chris Scholz? Den muss ich jetzt weiter ausholen. Du musst nicht weit ausholen, ich sitze ja direkt neben dir. Nee, geschichtlich also, jetzt ausholen, ja, so, ja. Wo man vielleicht den Namen schon mal gehört hat, wenn man jetzt gerade nicht so drauf kommt. Also zum Beispiel in der Pogo-Radio-Sendung vom 30.09., die ja. ich eben gesehen habe, hat man den Namen schon mal gehört. Genau. Ja. Und vielleicht mal in Plastikbombe in einem alten, das noch auf dem Klo liegt. Ja, genau. Wenn man da so eine Kolumne aufschlägt. Genau. Die heißt, wie nochmal? Ja, Chris Scholz Kolumne halt. Ach so. Also da ist normalerweise immer eine Textzeile aus irgendeinem Lied drüber als Überschrift. Mm. Das ist, ja. glaube ich, der einzige Bezug zur Musik in der Kolumne, ne? Nee, drunter ja. ist auch immer eine Playlist. Ah. Ja, ja, genau. Also ja. es ist ein sehr musikalisches Stück Literatur eigentlich. Ja. Aber es gibt's nimmer, machst du nimmer, ne? Weiß ich nicht. Weiß also nicht. Vielleicht jetzt im Januar wieder. Also das kommt dann, glaube ich, im März. Ich weiß es nicht. Mhm. Also mir wurde gesagt, ich soll das machen. Ja, dann... Ich soll über was Schönes schreiben. Es gäbe so viele schöne Sachen. Kinder und Blumen und so. Meinte Tobias Scheiße zu mir. Ja? Ja, also, ja meinte der wenn neulich der zu mir. Tobias Scheiße das sagt, dann muss ja. ich das machen. Rutsch mal ein bisschen so rüber für die Kamera hier. Genau. Ja, aber so sieht man mich doch. Ja, genau. Ah, schrecklich, schrecklich. Muss das denn? Ja, es muss. Es muss. Also, es ist halt, ne, das ist halt die moderne Technik, da muss man halt mit. Da muss man mit. Wenn man nicht irgendwie komplett sich ne, ins Dings da verdrängen lassen will. Ins Dings da. Ja, ins Abseits. Ja, das hast du mir, ich habe nicht mal ein Smartphone. Ja, du hast ja nicht mal einen Facebook-Account. Doch, du hast mir mal einen gemacht. Ja, aber der ist ja nicht deiner. Nee, den stimmt. Den könnte ich ja jederzeit löschen. Stimmt. Ich bin nur neidisch auf die ganzen Anfragen von Leuten, die alle mit dir befreundet sein wollen. Ja, das ist super, ne? Ja. Ja, geil. Total beliebt sein, ja. Ohne was dafür zu können. Das finde ich auch immer super. Ja, ja, das ist eine deiner besten Vorzüge eigentlich. Ja? Ja. Wieso? Wer? Ja. Schön, das freut mich. Ja. Ja. Liegt bestimmt in der Familie. Also du solltest meinen Cousin kennenlernen. Der lebt leider in Seattle, aber ansonsten würdest du den kennenlernen. Also ich habe noch keinen kennengelernt, der den nicht mochte. Der wohnt in Seattle? Der wohnt in Seattle. Was macht dann da? Ja, wohnen und arbeiten. Okay. Bei Amazon. Ach, im Lager oder richtig? Nee. So richtig. Der fliegt dann auch öfter mal nach Indien und so. Und er meinte, er weiß auch nicht so genau, was er macht, aber ja. Ja, dann ist da auch mit einer Amerikanerin verheiratet, muss man jetzt zu seiner Verteidigung sagen. Dann können wir den doch hier gleich mal über Skype hier gleich mit dazu schalten, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht so, ob ich seine Skype-Adresse da habe. Außerdem ist er jetzt, was haben wir jetzt? Das müsste passen. Der hat jetzt 12 Uhr mittags oder sowas. Ja, ja, passt doch. Das passt doch. Ja, geht so. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der im Büro skypt. Wir machen das mehr so privat, wenn überhaupt. Ja, für die Leute, die schon lange nichts mehr von dir gehört haben, was machst du jetzt im Moment gerade? Ne? Da haben wir es ja. So beruflich? Ja, beruflich, was? Genau. Ja, also beruflich studiere ich jetzt. Mhm. Ja, technische Informatik. Ja, das finde ich spannende Sache. Finde ich doch sehr interessant, dass du jetzt irgendwie, wie lange warst du denn mal irgendwie im Studium? Mindestens 10 Jahre oder was? Was? Wie lange ich nicht mehr studiert hast? Ja. Wie lange du schon nicht mehr studiert hast? Ach so, ja. Als die Studiengebühren in Nordrhein-Westfalen eingeführt wurden, wann war das? Keine Ahnung, da war ich. 10 Jahre, 12 Jahre, irgendwie sowas. Ja, und jetzt wieder frisch. Jetzt wieder frisch, ja, mit lauter Leuten, die halb so alt sind wie ich. Ja, ist doch geil. Ja, ist total geil. Ja. Alles liebe Jungs, die sich für Technik interessieren. Ja, du hast auch Musik mitgebracht. Ja. Ja, sag mal ein Lied an. Weiß ich nicht, ist das da eine Reihenfolge, die du da gemacht hast? Nee. Ja, dann mach irgendwas. Nee, mach irgendwas. Mach mal Barricada. Ja, zum Beispiel. Was ist das für eine Band? Das ist so eine spanische, mittlerweile Rockband gewesen. Die haben sich aufgelöst. Die gab es seit Anfang der 80er Jahre. Ach, die spanischen Toten Hosen, sag ich jetzt mal. Ja. Also, eigentlich passt das sogar. Bekannte Band. Die sind ziemlich bekannt. Ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie die Spanier das so sehen, aber die haben dann auch so große Hallen voll und also gibt da so Live-Videos, daher weiß ich das. ¡Dale hoy! Ja. Ja. Ja. Da sind wir wieder. Ja, das war ein Barrikada, ne? Ja, wie alt ist das Lied? Was hast du gerade gesagt? Ja, so irgendwie Anfang der 80er, erste 80er Hälfte müsste das sein. Also so 30 bis 35 Jahre alt dann halt. Ja. Ja, dann wird es ja hier noch so eine richtige Uldi-Sendung hier, ne? Ich glaube, bis auf irgendwas, Knochenfabrik hatte ich bei, richtig. Ansonsten ist, glaube ich, nichts jünger als... Ja, Knochenfabrik habe ich jetzt noch gar nicht ausgesucht. Was wolltest du denn eigentlich hören? Zu Fuß nach Nashville. So, da gucken wir mal, ob wir das überhaupt haben, weil du hast immer so ausgefallene Lieder, ja, ich glaub, die es eigentlich gar nicht offiziell gibt. Doch, doch, doch, das war auf der letzten Dings drauf. Ja? Ja. Ich kann jetzt einfach mal... Ich habe es dir aber, glaube ich, auch noch gemailt. Dann, nee. Könnte man Nashville eingeben, vielleicht kommt dann was. Ja, hier haben wir es doch. Na also. Ne, haben wir es doch. Ja, ist doch ein Knaller. Ja. Ja. Ja, nee, ansonsten ist, glaube ich, alles 15 Jahre oder älter alt. Mhm. Also auch dieses Biss-Dings da und zum Beispiel, oder? Biss? Ja. Die Band? Genau. Ja. Ja. Also ist alles total alt, weil es gibt ja keine moderne... Fast so alt wie dein Kapuzenpulli, den du heute hast, anders, ne? Der ist von... 95. Nee, den habe ich, glaube ich, erst im Jahr, war, glaube ich, im neuen Jahrtausend, als ich den gekauft habe. Also so ums Jahr 2000 muss das gewesen sein. Es ist aber nur mein zweitältester Kapuzenpulli, aber den Bambix-Kapuzenpulli habe ich leider nicht gefunden. Den habe ich Ende 1998 in Koblenz gekauft, beim vor- oder allerletzten Knochenfabrik-Konzert vorm Split. Mhm. Das ist dein ältester. Das ist mein Ältester, der ist auch schon ziemlich zerranzt. Aber schon, ja. Bestimmt schon 100 Mal gewaschen, ne? Nee, den wasche ich doch nicht. Aber da musste ich halt ernsthaft Sicherheitsnadeln dran tun, damit er nicht auseinanderfällt halt. Kann man auch nähen, ne? Nee. Ach, boah, komm. Ey, wenn ich schon, guck mal, ich habe sogar einen Grund, eine Sicherheitsnadel dran zu tun, dann nähe ich da doch nicht mutwillig rum. Ich meine, weißt du, da kann man doch echt mal so den Punk raushängen lassen. Hier ist übrigens auch schon irgendwo was kaputt. Hier, guck mal, ist ein Loch drin. Ja, ich hoffe, du hast die Quittung noch. Ja, da muss ich mal, ich glaube, die haben mir den damals geschenkt oder so. Das war, glaube ich, in Bonn, richtig, das war in Bonn, auf einem Terrorgruppe-Konzert. Als es noch Hauptstadt war, oder wie? Nee, da war es, weiß ich nicht, seit wann ist das nicht mehr Hauptstadt? War das noch in den 90ern oder erst? Ich schätze mal, das war, ach, frage mich nicht so Sachen. War das mal Hauptstadt? Ja. Keine Ahnung. So steht's geschrieben, ja. Ich weiß nicht. Was von Knochenfabrik, ne? Ja, genau. Ja, ich wurde gerade gefragt, worüber ich reden will, aber worüber will ich denn reden? Erzähl mal. Ja. Aufreger der Woche. Was war denn aufregend jetzt letzte Woche? Ich frag dich. Keine Ahnung. Nee, irgendwie war gar nichts los in letzter Zeit, ne? Oder? Spanien hat gewählt. Mhm. Erzähl mal. Ja, die haben gewählt gestern und jetzt haben sie ganz viele Parteien im Parlament. und wissen nicht, weil wer da koalieren soll. Und ja. Und wie sieht es aus, so in der Verteilung, rechts, links? Ja, die Rechten haben totale Klatsche gekriegt, sind immer noch stärkste Partei und ansonsten gibt es halt eigentlich eine linke Mehrheit, aber die wollen wohl auch nicht so richtig miteinander. Aber ja, so weiter habe ich mich da auch noch nicht informiert. Ja. Ja, gut, dass wir drüber geredet haben. Ja, gut, dass wir drüber geredet haben. Was haben wir denn sonst noch? Du hast auch nichts vorbereitet, ne? Nee, ich habe gedacht, du kommst, dann läuft das alles. Im Weg steht ein Brot. Ja. Ja, genau. Ja, also ich habe mich ja vorbereitet, wie ich dir eben schon erzählt habe. Jetzt habe ich auch noch erfahren, du hast sogar noch Winterferien jetzt. Ja, ich habe jetzt Winterferien jetzt. Also jetzt ist erstmal bis zum, ich glaube, 4.1. ist erstmal nichts mehr los an der TH. Mhm. Also da kann man halt dann zu Hause lernen halt. Mathematik zum Beispiel oder Digitaltechnik. Oder ja, halt, was es halt so spannende Sachen gibt. Und das macht ja richtig Spaß. Ich meine, du hast schon früher schon erzählt, dass du gerne in Perl programmierst und sowas. Ja, natürlich macht das Spaß. Ja, ja, das ist halt, also ich habe jetzt die Steuerung einer Rolltreppe entwerfen müssen. Das ist doch spannend. Also, ja, aber das ist ja schon passiert. Also ich meine, die laufen ja, die Rolltreppen. Ja, ja, aber wenn es mal irgendwie eine neue Art von Rolltreppen gibt und man oder man die Verhaltensänderung von Rolltreppen will, dann muss man die neu programmieren irgendwie. Dann könntest du vielleicht auch eine Rolltreppe hacken. Zum Beispiel, ja, oder eine elektrische Zahnbürste. Also das ist der Plan dahinter halt, dass irgendwann alle Leute elektrische Zahnbürsten haben, die mit dem Netz verbunden sind und dann hacke ich mich da rein und bringe die Leute um halt, indem ich die einfach überdrehe und die Zahnbürsten stochern dann da hinten so im Hals rum und machen alles kaputt. Und dann oder wird man wieder richtig sauber, ne? Ja, genau. Ja, wird alles richtig sauber und die, aber ist nur eine Idee oder was auch immer dann halt angesteuert werden kann. Also am besten eine Zahnbürste kaufen, die nicht Bluetooth hat oder im Netz irgendwie sich meldet. Ja, am besten einfach eine Zahnbürste kaufen. Am besten eine manuelle, oder wie? Ist am besten normalerweise. Ja. Ist auch stromsparend halt. Und man nimmt ab dabei und baut Muskeln auf. Und also das ist eigentlich in allen Punkten von Vorteil. Mhm. Ah, der Hoshi hilft uns hier aus der Misere. Ja. Hoshi hat eine Frage. Okay, Fragen müssen her. Chris, hast du einen Weihnachtsbaum gekauft? Nein. Das war aber jetzt so. Hegst du Hass gegenüber Weihnachtsmärkten? Wenn ja, wie verleihst du ihm Ausdruck? Ja, also ich finde Weihnachtsmärkte total toll, weil meine werte Gattin ja einen Stand auf einem hat und deswegen sind Weihnachtsmärkte alle total toll und alle sollten hingehen und ganz viel kaufen. Ja, yeah. So würde ich das sagen. Also. Also und auch keine Angst haben, da sind keine Terroristen. Also auch wenn die Presse das dauernd schreibt, bisher wurde keiner gesichtet. Aber ganz viel Polizei ist da dieses Jahr. Ja? Ja, natürlich, mhm. Klar. Also auch alle mit Schlagstöcken und so. Also so richtig weihnachtliche Stimmung kommt da auf. Sehr geil. Na gut. Was ist denn das für eine Frage? Glaubst du, du bekommst ein Smartphone geschenkt? Ich will es nicht hoffen. Was soll ich damit? Also, wofür braucht man ein Smartphone? Ich habe es bis heute nicht begriffen. Da kannst du zum Beispiel so einen mathematischen Taschenrechner draufladen für Umme. Da brauchst du keinen, falls mal deinen verlierst oder bei deinem irgendwie die Tasten kaputt sind. Wenn ich rechnen will, rechne ich im Kopf. Okay. 27 minus 14. Oh Gott. 7. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe keinen Taschenrechner. Siehste? So kommt man nämlich durch. Wenn nämlich keiner einen Taschenrechner hat, dann kann man das einfach behaupten. So, der Hoshi hat noch eine Frage. Verkauft deine Gattin deine Strickmützen? Natürlich nicht, zum Glück nicht. Ne? Sonst hättest du wahrscheinlich natürlich. Schlechtes Geschäft gemacht bei dem Wetter. Nee, natürlich. Nein. Goldene Broschen. Ganz wertvolles Teil. Mhm. Also super. Weihnachtsmarkt am Dom zu Köln. Genau. Ja, ja. Also, wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt. Genau, einfach da irgendwas kaufen, Glühwein oder... Glühwein gibt es auch, nee. Ja, nicht an dem Stand, aber so, auf dem Weihnachtsmarkt. Du musst ja schon Werbung für den Stand deiner Gattin machen. Nein. Dann kommt nur Punker und das ist, ach nee. Nee. Nee, grauenhaft. Nee, die vergraulen dann die Leute, die wirklich was kaufen wollen. Die vergraulen die ganzen besoffenen Holländer. Ja. Das geht nicht, nee. Nee. Ja, apropos besoffene Holländer, wo kommt denn der Kurt U-Bahn Karlsson her? Schweden, soweit ich weiß. Mhm. Das hört man eigentlich aber auch. Der Song heißt ja Fürth Uhr Phil Hall. Und das klingt jetzt doch überhaupt nicht niederländisch. Also. Nö, aber ja. Es war doch eine gute Überleitung, oder? Das war super, ja. Ja, ne? Ich bin total begeistert von mir selbst. Hauptsache blond. Ja. Första april, tills min far berättar precis hur det låg till. För Wajo, papper har jag två, jag är på det fel hål, men jag mår bra ändå. Wajo, papper har jag två, jag är på det fel hål. Skolan blev jag mobbar, men jag hade ingen mor. Klasken var till busar, en av bajs i mina skor. Jag tyckte det var konstigt, undra vad som hänt. Det var inte okej, det var min trötta element. Wajo, papper har jag två, jag är på det fel hål, men jag mår bra ändå. Wajo, papper har jag två. Jag är på det fel och nu har jag vuxit upp och arbetet jag fått. Går in i bättre jobbar, jag har aldrig bättre mat. På jobbet alla undrar hur jag luktet tål. Då byter jag från min barn och min fader Charles Wall. Och i år, pappor har två. Jag är född i fel hål, men jag mår bra ändå. Wow, pappor har jag två. Jag är född i fel hål. Ja, der David hat mir ein ganz, ganz, ganz seltsames Bier geschenkt. Ja. Und zwar ist es alles irgendwie in Kyrillisch. Also man kann es wirklich nicht lesen, aber hergestellt wurde es in Bayern. Ja. Und aber sonst ist alles in Kyrillisch und es hat 5,5 Volumenumdrehung und es ist noch nicht abgelaufen, obwohl es leicht so malzig schmeckt, seifig schmeckt im Abgang. Ja, gut. Rinne in Koppe darf nicht schmecken, ne? Ja. Also das. Vielleicht schmeckt es ja wie Altbier, ich weiß es nicht. Ach, wieso? Kennst Weil du der David, Altbier? Der kommt aus Düsseldorf, deswegen. Ja, aber Altbier schmeckt auch nicht wie Altbier, also es gibt da solches und solches. Aber es schmeckt halt ein bisschen alt. Deshalb. ja. Ich habe ehrlich gesagt noch kein Altbier getrunken. Echt nicht? Nee. Ah, musst du mal machen. Ja? Also es gibt gutes Altbier, es gibt aber auch beschissenes Altbier. Ich denke mal halt, wenn man sein Bier Altbier nennt, das ist schon mal ganz schlecht marketingtechnisch, weil... man trinkt ja nichts Altes, mal wieder was Frisches, Herbes haben und nicht irgendwie was Altes. Warum? Also so richtig schön abgestanden schmeckt Bier eigentlich viel besser. Ja. Also das beste Bier ist immer das, was im Eimer unterm Fass ist, wo die Kippen drin schwimmen. Ja, das beste Bier ist eigentlich das, das man eigentlich hat und deshalb trinke ich das jetzt. Ja, wenn du es trinkst, hast du es dann doch nicht mehr. Ja, weil das Bier, das man nicht hat, ja. Ist schlecht. Nee, vor allem, du kannst ja auch nicht mal eben runter zum Kiosk gehen, weil diese ganzen Punk-Songs so kurz sind. Ja. Das funktioniert ja gar nicht. Nee, da müsst ihr schon 10-Minuten-Lied oder sowas einlegen. Ja, nee. Obwohl, hast du ein bisschen Dire Straits da oder sowas? Ja, da freut sich wahrscheinlich dann der Achim, ne? Ja, die hat er mir neulich noch erzählt. Die Dire Straits haben ja ihre Hits. Ja, das ist ja der Grund, warum ich ihn eigentlich auch nicht einladen möchte, weil er irgendwie sich unbedingt dieses 14-Minuten-Stück wünscht. Ja, gut. Also es gibt viele 14-Minuten-Stücke von denen, halt immer wenn Mark Knopfler ein Gitarrensolo macht. Mhm. Habe ich schon mal erzählt, dass ich Sultans of Swing auf der Gitarre spielen kann? Nee. Ja, siehst du. Jetzt erzähle ich das mal. Ja, schön. Das ist toll, ne? Ja, schön. Habe ich sogar mal live performt bei einem Coverabend in Ports mit der Band Die The Mick Joggers, nach der der gleichnamige Knochenfabrik-Song benannt ist. Mhm. Toll, wa? Mhm. Ja, du wolltest doch interessante Sachen. Ich wette, das habe ich schon mal erzählt. Nee. Bestimmt auch hier in der Sendung. Nee, nie. Nee, echt nee. Nicht? Nee. Oh, meine Güte. Nee. Nee, ja, da gab es diese Band, danach haben Knochenfabrik einen Song benannt. Nicht, dass ich mich dran erinnern könnte, sonst hätte ich dich wahrscheinlich nicht eingeladen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Wundere ich mich ja sowieso. Ja, brauchst du dich nicht wundern. Ja. Oh, meinst du, du willst diesen Dance-Song da spielen? Ja, sollen wir es machen? Ja, aber das ist kein Punk, ne? Warum? Alles, was hier läuft, ist Punk. Ja. Wenn ich das sag. Nee, die Gitarre ist kaputt, wurde ich da gerade. Was? Ja, ich soll auf der Gitarre Sultans of Swing Unplugged spielen. Ja, genau, nee. Wir haben doch hier eine Wandergitarre. Hallo, hör bitte. Hör auf, nein. Doch, nein, die Stimme jetzt irgendwie. Nein, die doch, Stimme nicht. Doch. Also, erstmal groß hier angeben. Ja, natürlich, ne? Klar, natürlich. Und dann, wenn die Gitarre da ist, hier ist eine Gitarre, ne? Hier ist ein Plektrum. Brauchst du sowas? Elektromatt. Nee, kannst du mit dem Finger picken oder was? Nee. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, ob es auf H-Moll begann oder auf... Ja, oder auf Fis-Dur oder was, ne? Ja, müsste ich ein bisschen... Ja, komm, wir spielen jetzt mal von der Band Biss. Erzähl mal was von der Band. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Band ist. Das war mal eine Band. Oder gibt es wieder? Ich weiß es nicht. Das waren so drei Leute, die haben so Dance-Kram gemacht. Mhm. Also so zwei Jungs und ein Mädel, ich glaube aus England. Und die habe ich irgendwann mal vor 15 Jahren oder so im MTC in Köln gesehen. Und das war ein unglaublich gutes Konzert. Ja, dann spielen wir das doch mal. Ja. Das war die Band Biss aus England. Ja, ich meine England. Bestimmt England. Ja, und wir hören jetzt gleich auch hier live Unplugged den Chris Scholz auf der eigentlich Gitarre. Eigentlich hören wir den Rüdi gleich irgendwas spielen. Nee, der fehlt aber noch ein Griff, ne, der jetzt gerade nicht einfallen will. Ja, genau. Aber wenn der dir einfällt, dann geht's los. Ist auch die Soundqualität nicht gut genug. Nee, die Soundqualität. Ah, komm, hier ist eine prima Soundqualität. Nee, hier ist überhaupt keine gute Soundqualität. Und da ist auch kein Verzerrer drauf. Da hört man ja, wie ich kann dir das so ein Stück Papier. Ich kann das so ein Stück Papier unten reinschieben, da irgendwie bei den Gitarrenseiten. Dann klingt das wie ein Verzerrer. Ah, das ist natürlich geil. Ne? Nee, lass mal. Das kennst du doch, den Trick, oder? Nee, natürlich nicht. Wie? Nee, woher denn? Hallo? Bin ich Musiker? Nee, also echt. So solche Tricks. Nur gut, dann machen wir es halt heute ohne. Dann machen wir es halt ohne Live. Ja, machen wir heute ohne Live. Machen wir heute ohne Live-Session. Ja. Ich habe mich noch immer rausgefunden. Ja. Dann müssen wir musikalisch weitermachen, ne? Ja, musikalisch oder wir müssen irgendwas erzählen. Ja, erzähl doch mal was. Ja, was denn? Meine Komm Güte, her. Soll ich jetzt was über Assembler-Programmierung oder... Das ist das, was so dich im Moment gerade beschäftigt. Ja, das beschäftigt mich zum Beispiel. Assembler-Programmierung oder einkaufen gehen heute. Mhm. Oder heute Morgen stand ich in der Post an. Ja. 10 Minuten. Ja klar, wer geht schon vor der Weihnachten irgendwie zur Post? Ich musste ein Paket abgeben. Ich habe mich auch nicht beschwert, aber ein Typ hinter mir, der sich nach 3 Minuten beschwerte, wie lange anstehen muss und das quer durch den ganzen Laden blöken musste. Und ich meine, 10 Minuten anstehen in der Post, kurz vor Weihnachten, das ist doch vollkommen in Ordnung. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Typ, der auf Zalando immer 3 Teile bestellt und 2 wieder zurückschickt. Und wahrscheinlich. Sich dann beschwert. Ja, wahrscheinlich. Ja. Also irgendwie. Und früher war mehr Service, habe ich auch gehört. Ja. Ja, ja. Und wo die ganzen Kollegen sind. Und also, ich meine, die haben in dieser kleinen Post 2 Schalter, ne? Ja. Was bringt es da, wenn weitere Kollegen anwesend sind? Also wenn sie keinen dritten Schalter da haben, wo noch ein Kollege dran sein könnte. Also ich weiß es nicht, aber mir gehen solche Leute auf den Sack. Weißt du, wer 3 Tage vor Weihnachten in die Post geht, muss damit rechnen, dass es voll ist. Wenn ich an früher denke, ne, damals, als wir noch die Zone hatten und dann vor Weihnachten alle ihre Pakete an die Verwandtschaft im Osten aufgaben. Ich habe keine gehabt. Da stand man mitunter eine Stunde in der Post. Nee. Doch, natürlich. Jedes Mal. Mhm. Ja, ja, und da schickte man immer Dosenpfirsiche in die DDR und Kaffeepulver und so. Da waren die immer total glücklich. Ja, das war noch Zeit. Ja, ja. Ja. Und einmal hatte mein Cousin sich eine Bravo gewünscht und meine Mutter hatte die in einen neutralen Umschlag verpackt, ganz unten unter die Pfirsiche. Ja. Und dann halt so ein riesen schweres Paket zur Post gebracht. Das kam dann nach ein paar Wochen zurück, weil da halt, weil diese Bravo drin gewesen war und so was dann halt nicht in die DDR gelassen haben. Da musste meine Mutter den ganzen Scheiß nochmal einpacken und das Paket nochmal zur Post bringen, damit es dann irgendwann ein paar Wochen nach Weihnachten wenigstens ankam. Denn die warteten ja auf ihre Dosenpfirsiche. Also unsere Verwandten im Osten. Ja, klar. Ja. Haben wir sonst nichts gehabt. Ja, aber da hat die Stasi wirklich dieses Paket aufgemacht und deswegen einer Bravo zurückgeschickt. Ja, kein Wunder, dass der Staat zusammengefallen ist wie ein Kartenhaus. Ja, natürlich, ohne Bravo. Ich meine, wie willst du dir eine Gesellschaft ohne Bravo, wie stellst du dir das vor? Geht doch überhaupt nicht. Nee, kein Wunder, dass die jetzt alle bei Pegida sind. Ja. Ja. So, der Hoshi hat eine Frage an dich, aber ich glaube, die brauchen wir jetzt im Radio nicht beantworten, oder? Wie ist dein zweiter Vorname? Ja, ja, das ist so ein Evergreen, die Leute, ne? Ja, genau. Ja. Wie ist dein zweiter Vorname? Ist das wie bei Homer J. Simpson, oder was? Ja, ja, genau. Okay. Ja, ja. Komm, wir machen Musik. Wir machen Musik. Ja, die Edwards, oder was? Wenn wir schon hier so alte Lieder spielen, die... Ja, ja, so richtig alt, ne? Das ist so richtig Recycling, was wir hier machen. Ja, ja, genau. So Datenrecycling. Datenrecycling, genau. Ja, die Edwards mit dem Lied Bored Teenagers. Ich weiß nicht, ob nicht irgendein Gast von dir das sogar schon mal gespielt oder spielen lassen hat. Kann bestimmt sein. In den was ich in den 5 Jahren, seit ich Sendung mache, kann das schon vorkommen, ja. 5? Du machst das schon 5 Jahre? Ja, seit 5 Jahren, ja. Boah. Ja. Wahnsinn, ne? Und siehst immer noch so jung aus. Ja. Fantastisch. Ja. Fantastisch. Kein Tag älter. Ja. Nee, keinen Tag älter als... Wir waren gerade so schön am Reden und dann ist schon wieder das Lied zu Ende. Ja, wir haben uns gerade Gedanken über den Hoshi gemacht, was es doch für ein Stalker ist. Ja, total, ne? Ah, schon wieder was. Ja. Ah, jetzt kommt aber wieder was Offizielles. Ne? Ja. Kann man in naher Zukunft mit neuen Alben von Supernichts oder Chefdenker rechnen? Weiß jemand von euch was darüber? Ja, natürlich. Chefdenker, also natürlich. Ja, erzähl, also, erzähl. Ja, seit wie vielen Jahren ist bald ein neues Album fertig? Also ich glaube, jetzt ist es fertiger als letztes Jahr oder so, habe ich mir sagen lassen. Das neue Chefdenker-Album. Haben die die Lieder schon live gespielt? Weiß ich nicht, keiner. Also ich weiß es nicht. Ich war neulich noch auf dem Chefdenker-Konzert, weiß aber nicht, ob sie die Lieder live gespielt haben. Und bei Supernichts weiß ich jetzt auch nicht so Bescheid. Nee, da hat keiner Zeit, Lieder zu schreiben. Ja, die haben ja alle Familie. Ja, und wenn, dann sind sie auf Tour. Ja, und selbst das ja selber. Also die sind, ne? Ja, die sind oft außerhalb. Ja. Ja. Ja, in Köln will sie ja keiner sehen. Ja, doch, natürlich. Doch, mittlerweile. Ja, ja. Ist immer ausverkauft. Ja, ist ja was ganz anderes als früher. Früher wollte die kein Mensch sehen. Nee? Nee, ganz am Anfang, also in den 90ern, da war das immer so, da waren dann irgendwie 5 Leute im Raum. Und einer schrie immer super und das war ich. Und ja. Nee, das war, und der Rest schrie nichts. Ja, genau. Ja. Nee, das war seltsam. Irgendwann stieg dann Achim da ein und irgendwann danach kam dann der Erfolg. Also ja, wollte keiner sehen. Mhm. Ah. Ja. Ich bin doch kein Stalker, ich werde nur Chris Hinweide aus. Ah, ja, da hat er auch recht, das ist auch richtig Online-Recherche, ne? Ja. Dafür ist er auch da, dafür wird er hier auch hoch bezahlt. Der ist bestimmt, der arbeitet bestimmt bei Google, um da halt irgendwie so die Lücken, oder vielleicht hat er halt sogar einen Webbrowser und weiß, wo die Google-Seite ist. Google hat jetzt eine Webseite? Ja. Echt? Ja. Ist das neu? Ja. Oh, geil. Ja. Oh, Mann. Komm, wir spielen was von Supernichts. Ja, wo wir gerade dabei sind. Ja. Ja, willst du noch was sagen oder willst du klicken? Oder? Nee. Erzähl was zu der Platte, weil ich die gar nicht gekannt habe. Ja, Dispo Dancing. Ich habe mir eingebildet, ich hätte alle Platten, aber die habe ich irgendwie gar nicht bei mir in meinem Archiv gehabt. Nee, das ist die erste Langspielplatte von Supernichts. Von was haben wir eben geguckt? 97, von 1997. Mhm. Vorher gab es halt noch eine EP. Never Sleeping Scheiße hieß die, glaube ich. Mhm. Und und davor gab es ein Demo-Tape. Und davor hießen sie Allein unter Menschen. Ja. Ja. Super nicht. Mit Ich scheiß auf euch. Genau. Ja. Ja. Wie das, ne? Ja. das geschulte Ohr hören kann. Der Achim Arschloch hat er noch nicht getrommelt. Nein, der ist ja erst seit der dritten LP, wie ja bekanntlich jeder weiß, dabei. Steht bestimmt auch bei Wikipedia, wenn man sich mal die Mühe macht, danach zu gucken. Ja, muss man jetzt aber nicht. Deshalb hört man eine Radiosendung und dann muss man nicht googeln. Also das ist ja gleich, kann ich ja sagen, schaltet ab und lest ein Buch. Ja, nee, die Sendung ist ja auch wichtig, dass wir das jetzt hier sagen, damit man im Wikipedia-Artikel dann das hier als Quelle verlinken kann. Damit das auch glaubwürdig ist, wenn man da reinschreibt, Achim ist erst seit der dritten Episode. Man kann einfach nur zuhören und die Informationen aufnehmen. Ja gut, aber für die Nachwelt, ja, obwohl das hier ist ja... Es gibt keine Nachwelt. Echt nicht? Nee. Ach so, ist Weltuntergang endlich mal. Nee, ist kein Weltuntergang, sondern die interessieren sich dann nicht mehr für sowas. Wieso nicht? Weil es einfach versendet wird, das ist dann weg. Ja. Wie? Ich dachte, das wird archiviert. Du hast mir gesagt, das wird archiviert. Ja, aber für wen? Für die Nachwelt. Ja, aber die Nachwelt interessiert sich nicht dafür. Doch, irgendwelche Außerirdischen, die mal nach dem Atomkrieg kommen und... die interessiert es. Und dann so denken, was haben denn hier so Wesen gelebt, die dann einen Atomkrieg gemacht haben und so weiter. Mhm. Und dann finden sie halt noch eine alte Festplatte und da finden sie dann halt noch diese Pogo-Radiosendung und sonst nichts. Mhm, bei Archive.org in Utah oder wo das ist, ne? Ich weiß nicht, du sagst immer sowas. In dieser ausgebauten Kirche. Wow. Wo auch alle Pogo-Radiosendungen, fast alle. Ja, und dann finden die halt diese eine Sendung und rekonstruieren anhand davon dann halt unsere Kultur, die wir hier so hatten. Mhm. So wie man das halt auch in der... Mit den Pyramiden macht, ne? Die ganzen Altägypter werden auf diese scheiß Pyramiden reduziert. Dafür hatten die beste Musik, die besten Kneipenszene und Live-Acts und was ich alles. Interessiert keine Sau mehr. Die interessiert sich die ganzen Ägypter. Ägyptologen interessieren sich nur für Pyramiden und irgendwelche Gräber. Ja, das ist aber auch schwierig. Zum Beispiel, wenn du Ur- und Frühgeschichte nimmst. Also, wenn du zum Beispiel eine Ausgrabung hast, hier so in Richtung Aachen oder so, da beim Braunkohletagebau haben sie viel da untersucht. Und alles, was du da noch findest, weil da ja mittlerweile die ganze Erde, die früher noch da war, weggeweht ist, alles, was du da noch findest, sind irgendwelche Müllgruben. Und anhand derer rekonstruieren die dann halt letztendlich, wie die Leute hier, bevor die Römer kamen, gelebt haben. Denn es gibt ja vor den Römern, also die Urgeschichte hier in Deutschland, die endet halt eigentlich erst so um die um die Zeitenwende, als die Römer kamen und jemand irgendwas aufschrieb halt. Mhm. Und ja, und jetzt rekonstruieren sie das halt anhand von irgendwelchen Müllgruben und und vielleicht hatten die ja schon CD-Player oder sowas, aber die findet man ja nicht mehr, weil die alle zerfallen sind oder so. Obwohl es Plastik, das wäre nicht verrottet, ne? Keine Ahnung. Ja. Also, die stochern halt im Müll, so Archäologen. Hm. Ja, Wahnsinn. Ja, ich würde mal sagen, wir machen weiter mit Musik. Chelsea passt ja hier rein in dieses... Ja, war wieder was ganz Neues. Ne? Auch archäologische Ausgrabung. Ja. Ne? Ja, also irgendwie... Ja, irgendwie, das ist doch ganz jung. Also das müsste irgendwie so von 79 oder so ein Scheiß sein. Jungneuzeit. Ja, Jungneuzeit. Ja. Also da gab es schon Punk, also schon in der Jetztzeit eigentlich. Ja, eigentlich also, schon, ne? Denn vorher gab es ja nichts. Ja, also von der Punk-Single-Collection 1977 bis 82. Also ist schon auf jeden Fall was älter, so wie es aussieht. Ja. Meine okay. We'll be right back. Das war in Chelsea. Ja. Und das mit der Live-Session wird jetzt auch nichts mehr, weil der Chris hat gerade die Gitarre umgeschmissen und jetzt hat sich wahrscheinlich der Hals verzogen und jetzt... Jetzt hat die so einen Hals. Ja, jetzt will sie nimmer. Ja, genau. Ja. Schade. Schrecklich. Schade. So ein Ärger. Was uns entgangen ist. Total. Ja, jetzt erzähl noch mal den Witz mit der Festplatte. Das ist kein Witz, das ist eine wahre Geschichte. Also sie ist schon alt, aber so toll ist die jetzt auch nicht, okay, oder? Okay, nee, dann lass uns. Meinst du? Nee. Ich finde es ja immer interessanter, die Sachen zu erzählen, während die Musik läuft, damit die Leute das gar nicht mitkriegen und sich jetzt denken, boah, war das eine tolle Geschichte. Ja. Okay, ja. Belassen wir es einfach dabei. Ich kenne den Witz ja schon. Ja, genau. Ja, also das deshalb, heißt, es wird auch keine spontanen Eruptionen an Lachen und so weiter hier im Studio geben. Und ja, im Chat wohl eher auch nicht. Das ist ja eher mau. Wer da nicht so dieses Inventar, dann wäre ja wenig los. Ist ja egal. Ich meine, mehr können wir auch nicht erwarten. Bitte. Ich bitte wir dich. Wir bieten ja auch nichts. Was, wir bieten nichts? Ja. Yeah. Wie denn auch, wenn ich nicht mitgearbeitet wird? Ja, lass mal die Hosen runter. Erzähl mal irgendwas aus dem Nähkästchen. Aus dem Nähkästchen. Ja, das ist das. Das ist ja immer so ein bisschen so, muss ich ja auch immer ein bisschen, wie nennt man das? Dings da, wie so? Exkulpieren? Ja, so Typen, die einen Mantel aufmachen. Ja, genau. Exhibitionieren. Genau. Ja. Also man muss sein Innerstes nach außen kehren. Ja. So eine Radiosendung muss sein wie so ein Autounfall. Die Leute müssen hinschauen. Ja, also das Innerste muss nach außen kommen. Wie beim Autounfall sind es halt Gedärme und ähnliches und bei einer Radiosendung halt sieht man die Gedärme eh nicht, deswegen müssen es halt irgendwelche Äußerungen oder sowas sein. Ja, aber irgendwie... Ja. Ich sehe schon, sobald die Sendung vorbei ist, parlieren wir hier über die interessantesten Dinge. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Der Horst, was hat er noch eine Frage? Wie kam es denn zum Treffen mit Tobias Scheiße? Ich meine, den trifft man ja öfters mal, ne? Ja, das war Sonic Ballroom. Ja. Ja. Irgendwann mal, ne? Wahrscheinlich. Ja, irgendwann mal. Sommerfest oder irgendwann, was weiß ich. So, wir machen weiter mit Musik, schon oder? Musik. Wir machen Musik. Immer Musik. Du hast schon noch ein bisschen was mitgebracht. Ja, ist jetzt was ganz Neues. Ja, nee, das passt jetzt wahrscheinlich auch vom Zeitalter her. Ja, so ein bisschen, ja. Auch gut, ne? Stiff Little Fingers mit Suspect Device. Games of power. Ja, guten Tag. Willkommen bei Pogo Radio. Was guckst du so? Ich gucke nur so, weil der Hosche die ganze Zeit irgendwas über Weihnachten schreibt. Ne? Die Thematik liegt ja auch nahe. Ist das demnächst wieder? Ja, soll ja so sein, ne? Echt? Ja, für die Bermuda-Funkhörer ist es und Hörerinnen ist es ja morgen. Ja, für uns ist es noch weit weg. Weit weg. Ja. Ja. Und er fragt nach, was Chris, musst du dieses Jahr Kinder beschenken? Wenn ja, was verschenkt der Punker-Onkel von heute? Ich muss Kinder beschenken und das lässt er einfach die Dame des Hauses erledigen und nickt nur dazu. So ja. Macht man das, ja. Genau. Ja, und dann verschenkt man halt irgendwie an die Mädchen was Rosanes und an die Jungs was nicht Rosanes. So macht man das. Damit sie alle irgendwie hetero bleiben oder wie oder werden. Ja, irgendwie so. Ich weiß auch nicht. Also ich kenne mich damit, wie gesagt, nicht aus. Ich habe ja früher auch keine Geschenke bekommen. Ja, was ist aus dir geworden? Ja, eben, genau. Ja. Es ist schrecklich. Schwere Kindheit, schweres Erwachsenenalter. Ich wette, als Rentner wird es noch schwieriger. Und wenn man erstmal tot ist, meine Güte. Man hat es nicht leicht. Aber man soll ja nicht klagen. Ja, und die Sendung ist auch bald vorbei. Wenigstens etwas Positives. Nee, das ist ja tragisch. Ja, die nächste Sendung weiß ich gar nicht, ob ich die überhaupt machen werde. Die ist am 28., nee, am 30. wird sie ausgestrahlt beim Bermuda-Funk. Hier wird sie am 28. vorproduziert und live ausgestrahlt bei punkrockersradio.de. Und ich habe auch noch keine Idee. Ja, ich weiß nicht. Also wir sind diese Sendung irgendwie so, sagt jemand, zwischen den Jahren, ne? Zwischen den Jahren. Ja, ja. Die finde ich immer ein bisschen komisch. Letzte Sendung war ganz geil. Also das letzte Jahr, da war ja die Band krank da. Mhm. Und da haben wir richtig Gas gegeben. Da haben wir, glaube ich, 3 Sendungen auf einmal produziert. Boah. Und haben aber nur 2 ausgestrahlt, weil die dritte war, da waren wir gar nicht mehr irgendwie ansprechbar. Ja, cool. Wo ist die? Ja, die gibt's auch noch bei Archive.org. Ah. Die heißt irgendwie Notfallsendung oder sowas. Ah. Also. Für die Leute, die irgendwie ein bisschen so veranlagt sind wie der Hosche, der gerne im Internet recherchiert, wird die Sendung auch finden können. Eine niemals ausgestrahlte Sendung liegt in einer Kirche irgendwo in Utah auf einer Festplatte. Wunderbar. Und also so eine, als Internet, Reliquie. Ist dann übers Internet erreichbar, ja. Geil. Also das ist was Besonderes. Ja. Das ist ein Sammlerstück. Ja gut, Sammlerstücke, digitale Sammlerstücke haben ja den Nachteil, dass sie beliebig oft vervielfältigbar sind. Und wenn man es kann. Copy-Paste. Ja, das muss man erstmal können. Ja. Also, das ist nicht so leicht. Nee. Also ich kenne Leute, die können das nicht. Die können das nur mit der Maus oder dann noch nicht mal das. Ja. Ja. Ja. Ja. Onkel Chris. Ich bin Onkel, scheiße. Ja. Ja, aber... Da würde ich mal sagen... Ja. Wir überlassen der Jugend und den frischen Menschen das Feld und, ja, genau. Und legen uns wieder auf Sterbefell. Ja, genau. Und beenden diese Sendung. Ja, wenn du meinst. Ja. Ja, ist ja gleich auch eine Stunde voll, ne? Ja, genau, deswegen. Passt ja, ne? Okay, nee, dann ist das. Sollen wir mal zum Abschluss noch was Schönes spielen? Ja, von Illegale Farben. Ja. Nagelneues Lied von diesem Jahr. Wow. Um mal wieder irgendwie hier... Um hier in der Jetztzeit wieder anzukommen. Bisschen Farbe in dieses ganze Programm hier reinzubringen. Ja. Und zwar also richtige Farbe, so in HD-Qualität und genau. Nicht dieses blöde Pal oder Seekam oder wie auch immer das alle heißt. Alle 256 Farben, die wir ja heutzutage haben. Ja, genau. Ja. So viele? Ja. Boah, so viele gibt es überhaupt nicht. Ich kenne nur Grau. Ja. Okay. Ich verabschiede mich. Ja, tschö. Macht die Augen zu, schlaft ein. Ja, genau. Vergesst nicht irgendwie vorher nochmal durchlüften. Und haut rein und gebt Gas, das sagt man doch auch immer. Das ist geil. Ja? Aber jetzt komme ich mir vor wie Campino, das musste nicht sein. Bah. Oder wie Ingolf Lück oder sowas, ne? Ja, Ingolf Lück, den habe ich ja mal im Pressezentrum der Essener Messe gesehen. Das ist ja so ein Idiot. Ja, das waren die abschließenden Worte von Chris Scholz. Ich bedanke mich fürs abgemahnt. Zuhören und wir schalten zurück zum Funkhaus. Ja. Alles, was ich von dir wollte und alles, was du zu mir sagst, alles andere. wenn meine Fahnen untergehen.